Ja, hallo und ein zweites oder drittes Mal, auf ein erneutes Hallo zum nächsten Teil Questcast Starfinder. Und jetzt mit mir im virtuellen Aufnahmeraum ist die Spegel. Hallo Spegel. Hallo Henrik. Hallo. Schön hier zu sein. Ja, mal wieder. Du bist ja, quasi mit Gründungsmitglied, wenn man das ja auch so sagt. Quasi. Mit quasi, dabei. Ja. Und dann länger nicht mehr gehört. Aber ich habe schon, du hast ja auch in der Zwischenzeit dann immer mal wieder Pen and Paper einiges, wo ich auch ein bisschen neidisch, wo ich denke, oh, ich hätte auch gern das mal gespielt, die schönen Regelwerke, von denen du so erzählt hast. Was hast du denn? Was hättest du gerne gespielt? Ja, Dragon Age und Vampire, The Masquerade ist schon, waren doch so jetzt die hauptsächlichen, oder? Ja, also Vampire ist echt eins meiner Lieblingssysteme, muss ich sagen. Es macht viel Spaß. Spiele ich jetzt seit, wie lange? 4 Jahre oder was? Ist das bestimmt jetzt her? Seitdem spielen wir durchgehend Vampire. Krass. Und das ist großartig. Ah, das kenne ich halt noch von den Spielen und deswegen dann oder von dem, was ja irgendwie irgendwann mal dann rauskommen soll, Bloodlines 2 und in 20 Jahren. Ja. Let's not talk about that. Ja, aber wir spielen das eher so ein bisschen lighthearted. Vampire, darf man keinem erzählen, wenn Vampire-Fans zuhören, bitte abschalten. Nein, bloß nicht abschalten, zuhören. Aber da denke ich mir schon, das Dragon Age und Vampire the Masquerade, es wird auch was, da würde ich auch gerne mal so, wie sich das so anfühlt, das zu spielen. Und finde ich cool. Ja, ich habe ja auch deinetwegen angefangen zu leiten. Vielleicht machen wir mal einfach so eine Leitungsrunde, wo du dann spielst. Das macht mich immer sehr, schon so ein bisschen auch stolz, wenn Leute dann darüber, deswegen haben wir das ja damals eigentlich angefangen, weil ich so gerne Leuten das Hobby zeigen wollte und dass sie dann sagen, boah, geil, das ist was für mich, das mache ich jetzt auch. Und wenn man dann noch leitet dann dazu, dann sage ich, boah, dann hat es ja super geklappt. Hat alles geklappt, ja. Ah. Also es ist, glaube ich, mein Haupthobby. Ich mache fast nichts anderes. Ich habe so viele Gruppen parallel und so viele Systeme und Regelwerke inzwischen. Also ja, und tatsächlich ist der Questcast dran schuld. Das war mein erstes Mal. Ja. Ach, wie schön. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, und diesmal mit was in dem Setting, wo du noch gar nicht rumschlawinert bist, ne? Science Fiction? Oder hattest du zwischendurch mal irgendwie was mit Cyberpunk oder mit Shadowrun? Cyberpunk habe ich einen One-Shot gespielt tatsächlich als Spielerin. Mhm. War auch sehr witzig, hat viel Spaß gemacht. Aber so richtig, also so Shadowrun habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm. Aber ich habe ja kürzlich die Mass Effect Legendary Edition beendet und bin da sehr im Sci-Fi-Fieber, wie auch immer man das denn mag. Und da kam das wie gerufen. Also es war so, ja, ich kann gar nicht genug Weltraum kriegen. Ich spiele mit, auf jeden Fall. Ja. Ach, schön. Und ich bin ja so ein verkappter Trekkie. Also, Ja, guck mal, heute ist sogar Star Trek Day. Wo wir an dem Punkt, wo wir aufnehmen, ist heute Star Trek Day. Oh mein Gott. Viele neue, nicht mitgekriegt. Oh. Nee, ich bin nicht auf Twitter. Ich hab's durch Twitter. Ich krieg gar nichts mit. Das ist echt krass, wie wenig man dann mitkriegt. Nee, aber gut zu wissen, siehst du? Ja, Good Old Games hat ganz viele neue Spiele, also ganz viele alte Spiele neu aufgelegt und hochgeladen. So diese ganzen guten alten, Elite Force? Diese Ego-Shooter, die sehr, die waren sehr gut. Zu Zeiten der Voyager spielen die auch noch, die waren sehr, sehr gut. Also da gab es einige coole Dinger dabei. Aber Brücke, zurück zu Starfinder. wir starten einfach mal locker rein in das Ganze. Und wie auch, berichtige mich, wenn, doch, wir hatten bei allen vorher gesagt, dass alle auf der Absalon Station ja grundsätzlich, dass wir quasi von da aus operieren. Und die Charaktere, stimmt, das muss ich jetzt doch nochmal nachfragen. Wüsstest du, dass ich Charaktere kenne? Ich wüsste es nicht. Nein, also vermutlich nicht. Okay, ich musste das doch mal nochmal vorher fragen, weil es hätte ja sein können, dass es nochmal Absprachen gab, von denen ich nichts wusste oder nicht aufgepasst habe. Deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Ja, nee. und Absalon Station, genau. Ich hatte es im Intro auch schon erwähnt, beziehungsweise auch mit der Aufnahme von Romy, der Dreh- und Angelpunkt eigentlich aller Spezies, die da so unterwegs sind und irgendwie miteinander koexistieren. Wie es halt immer so ist, in millionenschweren Städten oder Raumstationen hat man natürlich auch seine Slums unten im Dorn der Absalon Station ganz unten, wo man auch nicht so ganz weiß, warum sind hier jetzt eigentlich so viele Goblins unterwegs? Oder zählt das schon als Dungeon? Oder kann man da eigentlich normal wohnen und leben? Natürlich gibt es dann auch die schöne Kuppel obendrauf, wo die Konzerne ihre schönen Konzerngebäude aufgebaut haben. Und da ist ja alles toll und schön. Und Credits sind super. Haha. Oder auch die großen Seitenarme der Station, wo tagtäglich ständig Schiffe landen, Schiffe abgeholt werden. Und es ist immer ein sehr reges Treiben. Und unsere Heldinnen und Helden in Spee, weil ich glaube, es haben viele noch ein relativ normales Leben gelebt oder eins, was jetzt noch nicht von jeden Tag Action geprägt ist. Wohnen in der Absalon Station und wieder der cineastische Einstieg. Wir bewegen uns durch ein ziemliches Gewusel unterschiedlicher Völker. Schon viele Menschen mit dabei, aber man hat da mal seine Vesk, man hat da mal seine Izuki mit dazwischen. Alles Mögliche, was das Regelwerk so hergibt. Auch vereinzelt recht seltsam anmutende Spezien, die vielleicht auf der Durchreise sind. Und wir schauen uns dann in einem der Wohnquartiere, schauen wir dann durch die Tür, wo wir eine Lashunta sehen, die sich gerade auf einen Termin vorbereitet hat, der heute ansteht. Wenn ihr den ersten Part schon gehört habt, dann ahnt ihr schon, worauf sich gerade vorbereitet wird. Und vielleicht magst du ja kurz einmal ansprechen, wen wir da sehen und wie eigentlich das Wohnquartier aussieht. Ja, also ihr seht meinen Charakter, den ich spielen werde. Das ist Vesha, Vesha Koris. Vesha ist eine Lashunta, wie bereits erwähnt. Sie ist mittelgroß, hat weißblonde Haare mit einem Sidecut. Und eine Besonderheit ist, dass ihr eines Auge weiße Wimpern hat. Sie hat einen grau-blauen Hautton und sieht ein wenig durch den Wind aus, wenn man es gelinde ausdrücken möchte. Der Termin scheint ihr ein wenig zuzusetzen. Und während sie dort in der Wohnung herumläuft und durch Papiere geht und Papiere hin und her wirft, auf der Suche nach etwas offensichtlich, vermutlich Notizen für diesen Tag, kann man erkennen, dass sie in einer sehr kleinen Wohnung lebt, minimalistisch eingerichtet. Nicht viel, ein Bett, ein Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch stapeln sich die Bücher. Auch neben dem Bett steht ein kleiner, ist ein Bücherregal und daneben eine Leiter, damit sie auch ganz oben an die Bücher kommt. Ja, und die Couch im Wohnzimmer, da scheint nicht so häufig jemand zu sitzen. Also sie ist wohl eher für sich gerne, nutzt ihre Wohnung nur zum Schlafen. Und ganz besonders wichtig ist der kleine Hamster auf ihrem Schreibtisch namens Einstein. Das ist mit dem Hamster. Schön, das ist immer. Ja. Space Hamster. Ja, er trägt keinen kleinen Space-Anzug, aber. es steht ja kurz bevor, es steht eine Videokonferenz bevor, ein Bewerbungsgespräch und auch schon wie der Charakter von Romy, ich muss mal ein bisschen sicherer, bin ein bisschen sicherer mit den Namen drauf werden. Gibt es ein Bewerbungsgespräch und zwar mit dem Unternehmen Delta Profits und das Ganze ist Noch, es war nicht so wirklich viel Information in diesem Schreiben, was du über die über das lokale, das Nachrichtenboard der Absalon Station, das digitale Nachrichtenboard der Absalon Station, was du ausmachen konntest. Es ging wohl um einen Transport, es geht wohl um eine Reise, um bezahlte Arbeit für einen Konzern und dass man sich doch einfach mal initiativ bewerben soll. Und du hast auch Dokumente rübergeschickt. Der obligatorische tabellarische Lebenslauf und wo so die wichtigsten Sachen stehen, hast das bei der Plattform hochgeladen, so wie man das halt kennt und hast einen Termin zugewiesen bekommen. Ja, und dann loggst du dich so, einer der Zettel unter anderem wird auch wahrscheinlich die Einlogdaten sein zu dem ja, Termin. Das sind die ich gerade panisch gesucht habe in meinem Papiergewühl auf meinem Schreibtisch. Wo habe ich die Login-Daten hingetan? Ja. Und über dein Interface loggst du dich dann in eine Plattform ein. Und die Daten scheinen sogar auch richtig zu sein und das Passwort. Yes. Und es tut sich ein Fenster auf und in diesem Fenster wird quasi ein Abbild von einer La Junta-Frau in einem Anzug aufgebaut, die dich einmal begrüßt und also es ist halt nur so eine Begleit-KI. Also es ist jetzt nicht wirklich wer dahinter, es ist so eine Begleit-KI, sagt, ja, bitte warten Sie, bis sich Ihr Gesprächspartner verbindet und viel Erfolg bei Ihrem Vorstellungsgespräch bei Delta Profits. So, und dann guckst du in dein Interface und es tut sich irgendwie für so eine Minute gar nichts. Guckst halt dieses, wie man das bei Videokonferenzen kennt, guckt man sich dann irgendwie dann die ganze Zeit selber an. Die einen oder anderen finden das immer awkward, wenn man sich dann immer selber sieht. So. Auch ein Chat daneben und du siehst dann, wie in diesem Chat, wo sich noch keiner verbunden hat, unten so Punkt, Punkt, Punkt steht für eine ganze Weile. Und daneben steht der Name Kelmec. Kelmec. Ich rufe mal in das Mikro. Hallo? Hallo? Und es vergehen irgendwie weitere 15 Sekunden und dann hört dieses Punkt, Punkt, Punkt Kelmec hört dann auf und es verbindet sich ein, also du siehst das aus so einer Weitwinkelkamera anscheinend, verbindet sich ein grüner Drache in einem eng und fein angeschnittenen Anzug, der ein Headset trägt auch. Und diese Weitwinkelkamera fängt nicht nur sein Gesicht ein, sondern auch so ein bisschen so von seiner Statur. Er muss wohl an sich wohl recht groß sein, würdest du vermuten. Das, was du siehst, könnte vielleicht ein Büro sein oder ein Konferenzzimmer. Und du, ja, er fängt dann an, du hörst noch ein paar Geräusche und hörst dann, wie er dann anfängt zu sprechen. Ja, schönen guten Tag. Und herzlich willkommen zu Ihrem heutigen Vorstellungsgespräch bei Delta Profits. Mein Name ist Kelmec. Mit wem spreche ich denn jetzt gerade eben? Ich rutsche so ein bisschen mehr in Mitte der Kamera und ziehe nochmal so meine Kleidung zurecht. Guten Tag, Vesha Kuris. Meine Stimme zittert halt ein wenig. Sie sind wahrscheinlich aufgeregt. Ich habe noch nichts von Ihnen gerade eben gehört. Sie können ruhig Ihr Mikrofon unmuten. Sie müssen da auf so eine Taste drücken. Hören Sie mich? Drücke die Taste. Hallo? Und? Hallo? Ich gucke an meinem PC, ob da alles in Ordnung ist und klopfe immer wieder dagegen. Dieses verdammte. Dieses Headset. Ich komme jedes Mal auf diesen Knopf. Schönen guten Tageszyklus. Kelmec, mein Name. Offizieller Head of Delta Profits. Vorstellungsgespräch. Ihr Name bitte. Hören Sie mich? Ja, jetzt. Ja, ja. Gut, gut, gut. Ja, ja. Vesha Koris. Ja, angenehm, angenehm. So, Sie wollen also einen Job als Subkontraktor haben bei uns. Das ist korrekt. Ja. Dann erzählen Sie doch mal, wer Sie so sind und warum Sie eigentlich diesen Job haben wollen. Also ich bin Xenobio-Wissenschaftlerin von der Uni Kabarat und ich forsche zu Lebensformen und vor allem formianische Lebensformen und bin immer interessiert an neuen Erkenntnissen und auch natürlich ein wenig Geld. Ja, okay. Das ist schon mal eine ehrliche, ehrliche Seele, wie ich merke, dass Sie auch gleich das Geld ansprechen. Das kann man bei Delta Profits natürlich sehr verstehen, dass Sie auch Ihre Zeit nicht umsonst für ein Unternehmen, für einen Großkonzern opfern möchten. Das und ich habe auch gelesen, Sie setzen sich für die Zukunft ein. Ich trete auch dafür ein. Ja, ja. Uns ist es sehr wichtig, sehr wichtig, auch in die Jugend zu investieren und grüne Projekte, wo wir nachhaltige xenobiologische Pflanzen anpflanzen und auch den Anstieg von Methan auf der Upsilon Station natürlich kontrollieren und sowas, grüne Energie, Silvesterschauen, Zukunftsthemen, da Delta Profits natürlich immer sehr daran interessiert, einiges an Profit zu maximieren. Also sie nickt auch ganz energisch. Man sieht sie so in dem kleinen Fenster in der Webcam so. Also sie stimmt völlig zu. Ja, ich da sehe ich mich auch. Sehr, sehr interessante Vakanz. Na, aber Sie wissen ja schon, der Job wird sich darum drehen, als Subkontraktor in einem Team zusammen auf eine entfernte Reise zu gehen, vermutlich etwas um eine Woche herum, Wegezeit. Und Sie werden also in einiger Zeit vielleicht im unsicheren Gebiet mit einem Team eine Transportlieferung beschützen. Ja, wenn man, theoretisch, es kann natürlich immer auf dem Weg was passieren. Aber was glauben Sie, was sind Ihre Stärken oder was bringen Sie denn mit, dass überhaupt so eine Transportlieferung sicher auf der Kolonie ankommen kann? Ich bin sehr gut mit anderen Kulturen, kenne mich sehr gut aus mit verschiedenen Problemen, die auftauchen könnten. Und auch sonst bin ich, also man merkt ja auch total an, dass sie mega nervös ist. Und ich spiele gut Flöte. Ah ja, ja, zur Unterhaltung bestimmt der schlechten Moral an so einem Subkontraktorschiff bestimmt auch ein hilfreicher Skill, da ein hilfreicher Hard-Skill, das denke ich auch. Faszinierend, ja, ja. Also arbeiten Sie auch gerne in Teams zusammen? Ja, ja, sehr. Sehr gut. Und ihre Gesichtsfarbe wird so ein bisschen dunkelblau. Ja. Gut, haben Sie kriminelle Vorerfahrung? Nein, auf gar keinen. Habe viel. Es kommt darauf an. nein, aber ich bin offen für Neues. Ja, gut, aber nichts, worüber wir in der Akte jetzt besonders wissen müssen, dass offene Kopfgelder auf Sie ausgerechnet sind. Ah, nein. Nur Forschung. Grenzgebiete, ja. Ja, ja, wir betreiben da ja auch einige eigene Forschungsteams, die in Grenzgebieten forschen, die sehr interessant, faszinierend, Unbedingt, ja, Profit, Silber da auch immer drin. Gut, was gelingt Ihnen denn nicht? Dann nicht so. Was müssen wir, an typischen Schwächen? Ich werde meinen Hamster mitbringen müssen. Ja, Subkontraktor. Das ist wichtig. Also der muss dabei sein. Und ich bin anfangs ein wenig unsicher, ein wenig schüchtern. Aber sonst bin ich fleißig und mir ist wichtig, das Team voranzutreiben. Okay. Gut, was ist das denn mit Ihrem Subkontraktor? Ist Hamster ein weiterentwickeltes Hamsterwesen? Also kann er ebenfalls Verträge unterschreiben oder Wie sind so seine Stärken im Team? Er kann Verträge schreddern. Ah, sehr, ja, das ist doch gut. Das ist doch ja. auch schon mal. Gut, also geringfügig geschäftsfähig. Das ist gut. Ja, ja. Gut, okay. Er wird sich einbringen können, das ist kein Problem. Sehr, sehr gut. Subkontraktor werden allerdings, dann müssen sie natürlich die Bezahlung an ihn abgeben in den üblichen Vertragsbedingungen. Für Subkontraktor sind wir nicht zuständig, egal ob xenobiologischer Natur oder eine zusätzliche Robotereinheit. Also das können sie auch dem Vertrag nehmen. Gut, okay. Haben Sie denn Gefechtserfahrung oder Erfahrungen auf Raumschiffen oder in Raumschiffkämpfen? Mein Vater war General Rex Koris. Vielleicht sagt Ihnen das was? Hm. Ein bisschen, nicht viel, aber ich habe ein wenig Training gemacht. Ja, okay. Ein wenig. Gut, das kann Ihnen unter Umständen natürlich auf einer gefährlichen Reise das Leben retten. Das sollten Sie auf jeden Fall weiter verfolgen, auch wenn Sie weiter als Subkontraktor mit uns arbeiten wollen. Ja, gibt es ansonsten weitere Subkontraktorverträge oder sind Sie freischaffend in Ihrem Beruf? Ich bin in meinem Beruf immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Ich bin freischaffend. Freischaffend, also sehr gut. Ja, ja. Also keine weiteren Verträge, wo wir sie freikaufen müssten oder unsere Rechtsanwälte sie dementsprechend ausklagen müssten, oder? Ich habe gut. einen Zeitvertrag an der Universität. Gut, okay, ja, das ist nicht sonderlich. Gut, die Zeit wird einfach dann ausgesetzt. Ja, gut, ja. Lebensversicherung. Nein. Nein. Besitze ich nicht. Gut. Andere laufende Verträge. Bitte, die Verbindung war gerade eben schlecht. Wie bitte? Ist das eine Notwendigkeit mit Lebensversicherung? Nein, das ist nur zur Klärung. Falls Sie zu Tode kommen im Weltall, wohin diese Lebensversicherung dann auch fließen soll, dergleichen, dann können wir das auch abhaken. Mhm. Gut, bevor wir zu Fragen von Ihnen kommen noch, muss ich noch vorgreifen, denn Ihre Vorgängerin oder Vorgänger sprach davon, gab es Fragen wegen der Bezahlung. Ich kann Ihnen sagen, die üblichen 2000 Credits, wie Sie aus dem Vertrag nehmen können, werden ausgezahlt. Sie bekommen auch zumindest einen gewissen Vorschuss, um sich Ihre Ausrüstung dementsprechend zu ergänzen. Kost und Logis werden natürlich von uns nicht übernommen. Okay. Und mit dem Abschluss dieses Vertrages können Sie einen weiterführenden Subkontraktor bei Data Profits Vertrag bei uns anziehen. Und das bedeutet auch, dass Sie dementsprechend die Möglichkeit haben, auf ein Dienstfahrzeug für den obligatorischen, symbolischen Akt der Bezahlung von einem Credit. Und dann würden Sie auch mit einer Raumfähre soweit versorgt werden. Für die weiteren Details müssten Sie aber mit unserer Leasing-Abteilung sprechen. Okay, an wen wende ich mich? Herr Xierlack. Okay. Ich bin sehr interessiert an einer Weiterführung danach. Das wäre ganz toll. Ja, ja. Gibt es da noch weitere Fragen von Ihnen? Um was geht es genau? Welche Fracht führen wir? Also die Details soweit. Sie werden zusätzlich wahrscheinlich mit einem Einsatzteam A, und Sie werden wahrscheinlich in dem Einsatzteam B dann landen, werden Sie zusammen auf einem Transporter zum Planeten Colavia reisen und dort eine Arzneilieferung abliefern zu der Near Space Kolonie S-70. Nicht unbedingt undringende Lieferung von Medikamenten, die Sie überbringen sollten. Deswegen Medikamente im freien Weltraum richten sich darauf ein, dass es unter Umständen Gefechte oder Überfälle geben könnte. Wie auch schon angesprochen, die Moral an solchen Schiffen ist nicht immer die beste. Also sollten Sie wirklich Ihren Subkontraktor und Ihre Flöte dann auch mitnehmen für die Moral. Das werde ich. Das Team ist erfahren, mit dem ich unterwegs bin? Wir haben ein Subkontraktor-Team, was Team A, was schon etwas länger mit Data Profits arbeitet. Und das neue Team B wird wahrscheinlich ein Neuzugang sein. Wir mussten mit der HR-Abteilung einiges noch absprechen. Da gab es noch einige Vertragliches hin und her. Die werden vermutlich zusammengesetzt divers. Ah, interessant. Okay. Also sie macht diese Notizen auch natürlich. Sie ist da sehr, sehr penibel, dass das auch alles schriftlich festgehalten ist. Und Sie als Arbeitgeber, was bringen Sie mit? So, warum arbeitet man gerne bei Delta Profits? Ja, wegen den Profiten natürlich. Also da kann ich als CEO eigentlich nur sagen, dass ich das immer sehr für mich gelohnt hat hier und auch mit all unseren Sub- und Subkontraktoren immer ein gutes Verhältnis. Es gibt eine geringe Sterbequote bei uns auch. Die Geschäfte laufen sehr gut. Wir, wie Sie ja auch schon wissen, wir machen ja auch durchaus etwas für die Jugend. Also für die Jugend West oder auch für die grundsätzlich politische Bildung zwischen den Völkern. Da sind wir natürlich auch dabei, mal einen Fußballplatz oder dergleichen mit zu bezahlen für die Jugend. Also da sind wir groß dabei. Ich bin sehr stolz auf Geschäftswillen, da CEO hier zu sein. Toll, Wahnsinn, faszinierend. Also sie nickt auch so die ganze Zeit und ist total begeistert und ja, das klingt nach meinem absoluten Traumjob. Ja, das glaube ich. Gut, aber meine Gute, wir müssen jetzt auch, ich habe die nächste Person auch schon wieder. Wann höre ich denn von Ihnen? Wann geben Sie Bescheid? Nun, Sie werden in der nächsten, ich denke, in den nächsten ungefähr 7 Tageszyklen wird Ihnen die Abteilung dann dementsprechend schreiben, auch alle notwendigen Unterlagen, welchen Port Sie abfliegen werden und die näheren Details werden Sie dann von uns hören. Falls Sie noch etwas nachliefern müssten, würden wir jetzt noch mal melden über Ihre Adresse, aber ich denke, also wenn Sie irgendwas gebrauchen, bitte melden Sie sich jederzeit, ich habe kein Problem. Ja, ich denke, das sieht eigentlich alles gut aus. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen, profitreichen Tag. Sehr angenehm und... Ich bedanke mich. Ja. Vielmals. Vielen Dank. Und dann... Dann sehen wir uns, Frau Fesch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Das war nicht Ihr Name. Ja, und das Fenster schließt sich wieder und du bist alleine in diesem Chatroom, in diesem Video-Chatroom. Es dreht sich noch so ein Corporate-Logo und von Delta Profits. Und das war dein Vorstellungsgespräch. Sie wedelt sich so Luft zu, das war fürchterlich. Und dieser CEO hat nicht bei ihrem Namen richtig gekonnt. Also das war ja... Ach gut, das ist jetzt so und... Brauche einfach dringend die Kohle. Ja. Ah, schön. So, ja, meine Stimme ist jetzt kaputt. Ich muss jetzt. Wie cool das klang. Das war unser. Also für mich war das jetzt das zweite Vorstellungsgespräch. Zwei werden noch folgen. Ich. Voll witzig. Ja. Voll cool. Wir werden mal gucken, dass wir das dann immer in Blöcken hochladen und dann müssen wir ja auch irgendwann ins Spielen kommen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr dann zusammen alle dann seid in der Gruppe und wie ihr dann zusammenkommt. Ich bin auch so gespannt. Ich habe so Lust. Ich habe so Bock, echt. Oh, das wird voll witzig. Und ich muss noch Fakten und Lügen über euch noch an euch verteilen. Das vergesse ich immer. Dieses, dass man ein paar richtige Sachen und ein paar falsche Sachen noch euch zusteckt. Das ist cool, ja. Muss ich noch dran denken. Gut. Hast du den nächsten Termin direkt morgen? Wie machst du das mit deiner Stimme? Das wird ja ein bisschen heftig, oder? Ja, ja. Das, okay. Also ich merke es dann immer den Tag über. Wir haben jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Nee, am 10. habe ich wieder. Ey, am 10. habe ich den Marcel und dann habe ich Joana am 14. Der flippt bestimmt aus. Der flippt einfach aus, wenn er was mit dem Vorstellungsgespräch hört. Der wird so, oh Mann. Beste, was ich je gemacht habe. Er schreibt mir fast jeden Tag, wie hyped er ist. Das ist so süß. Aber die sind alle echt hyped. Also ich auch, aber der Marcel halt komplett. Der freut sich ganz krass. Der hatte auch, als wir goldene Zeiten beendet hatten, war dann auch schon gleich so, oh nein, was mache ich jetzt mit meiner freien Zeit? Oh. Das war schön. Das ist schön, ja. Gut, okay. Sehr cool. Dann mache ich die Aufnahme erstmal zu. Dir schon mal Dankeschön und liebe Zuhörerschaft. Ja, immer gerne. Und liebe Zuhörerschaft, wir hören uns dann beim nächsten Vorstellungsgespräch. Dankeschön.